lebt seit 40 Jahren in der spanischen Hauptstadt und gilt als einer der besten Kenner des Prado, seiner Geschichte und seiner Geschichten. Das Madrider Prado Museum ist Spaniens berühmteste, meistbesuchte und reichste Galerie. Zu seinem Preis fehlt es nicht an lobenden Worten. Es gilt als höchster Ausdruck der spanischen Kultur. Kunstkenner versichern, der Besuch seiner Säle komme einem Gratweg der Kunst gleich. Die größten Maler Europas seien dort zum Familientag versammelt. Der Prado verdient solche Auszeichnungen. Er ist aber auch ein aufregendes Museum. Widerspricht dies nicht dem allgemeinen Ruhm? Ja und nein. Hinter der Aufregung um das Prado-Museum steckt wohl ein berechtigtes Maß an Ärger und Enttäuschung über Unzulänglichkeiten. Sie lassen sich jedoch auch positiv deuten, als Anregung, als aufrüttelnder, erhellender, freudiger Schock über die Begegnung mit einer unübersehbaren Fülle erlesener, zu einem guten Teil einzigartiger Gemälde. Wenn am Ende Negatives gegen Positives gehalten wird, überwiegt mit Glanz und Gloria das Positive. Ja, es ist sogar so, selbst die negativen Prado-Eigenschaften tragen zu seinem Ruhme bei. Sie prägen seinen unverkennbaren Charakter mit. Sie machen ihn menschlich. An vorübergehenden und chronischen Aufregungen um den Prado war nie Mangel. Erst im Sommer 1984 überschlugen sich die Wellen leidenschaftlicher Diskussionen über die Restaurierung des Velázquez-Meisterwerks Las Meninas. Der englische Restaurator Brayley versicherte, er habe sich darauf beschränkt, jahrhundertealten Schmutz zu entfernen, sowie spätere Übermalungen und Firnisse abzutragen, um so dem Gemälde zu seinem ursprünglichen Farbgewand zu verhelfen. Spanische Restauratoren, die sich übergangen fühlten, kritisierten, der englische Kollege habe zu viel des Guten getan. Er habe die Farbhaut der Meninas verletzt. Dadurch sei die Farbharmonie der Velázquez-Schöpfung zerstört worden. Das überrestaurierte Gemälde sei zu grellfarbig. Es habe mit seinem Autor wenig mehr zu tun. Als Ende Juli dieses Jahres die Meninas wieder aufgestellt wurden, strömten die Madrider Kunstfreunde und ihre Gäste trotz glühender Hitze von nah und fern in Scharen herbei, um mit eigenen Augen zu sehen, was mit dem kostbaren Kunstwerk des Prado geschehen sei. Der Ernst und Eifer, mit denen sie in die Rolle der Geschworenen einer Gerichtsverhandlung schlüpften, war bemerkenswert. Zu welchem Schluss aber kamen die mit Recht Aufgeregten? Sie ließen sich Zeit. Lange standen sie vor dem Bild, studierten seine gleichzeitig ausgestellten Infrarotaufnahmen und verglichen die Farbfotos miteinander, die vor, während und nach der Restaurierung gemacht worden waren. Erst dann zeigte sich die Mehrheit der kritisch aufgeweckten Betrachter bereit, ihre Stimme zugunsten des Restaurators zu geben. Diesem Urteil dürfte die überwiegende Zahl künftiger Besucher zustimmen. Gab es im letzten Sommer nicht noch weitere Anlässe zu Aufregungen? Nicht geringen Schrecken verbreitete in der Tat die Zeitungsmeldung, an einem hellichten Julitag sei mitten aus einem italienischen Seestück des 16. Jahrhunderts, das in einem Treppenaufgang hing, ein Fragment von 56 zu 75 Zentimetern herausgeschnitten worden. Die Räuberbeute wurde noch am gleichen Tag vierfach gefaltet unter einem Sitz der Cafeteria gefunden. Die Nachricht alarmierte. Sie erinnerte daran, dass im September 1968 von einem Geistesgestörten fünf Gemälde, darunter eine heilige Jungfrau mit Kind des Rogier van der Weyden, mit einer Schusterahle durchstochen wurden. Sie erinnerte auch daran, dass der Prado, der jährlich über 1 Million Besucher registriert, noch immer über keine die Gesamtheit seiner Bestände umfassende Alarmanlage verfügt. Damit wurde ein umfangreicher Komplex von Problemen aufgeführt, mit denen der Prado sich schon seit vielen Jahren herumschlägt, ohne eine befriedigende Lösung gefunden zu haben. Zwar können die seit langem überfällige Brandsicherung und die Modernisierung der vorsintflutlichen Beheizung abgehakt werden, doch zieht sich die Installierung einer Klimaanlage überaus zäh hinaus. Sie wurde 1976 in Angriff genommen, 2 Jahre später sollte sie in Betrieb genommen werden. Ihretwegen wurde die Südhälfte des Museums gesperrt. Von bisher rund 2500 ausgestellten Gemälden mussten über 1000 ins Depot wandern. Davon waren Werke von Murillo, Ribera und sogar von Goya betroffen. Ferner Meisterwerke des flämischen Barock, der französischen und englischen Schule. Paradoxerweise zeigte sich der Reichtum des Prado nie deutlicher. Obwohl so viele Gemälde aus dem Verkehr gezogen waren, durften sich die Prado-Besucher nach wie vor von einem wahren Füllhorn erlesenster Bildjuwelen überschüttet vorkommen. Der Vermutung, dass ihre Mehrzahl die Schmälerung des Kunstangebots nicht oder kaum bemerkte, kommt hohe Wahrscheinlichkeit zu. Der Abschluss der Reformarbeiten ist nun näher gerückt. Der größere Teil der Prado-Südhälfte ist wieder zugänglich. Doch harrt der Nordteil auf seine Modernisierung. Ungelöst bleiben auch die Probleme der Raumnot. Sollte nicht ein eigenes Goya-Museum eingerichtet werden? Ungelöst ist ferner die Schaffung eines grafischen Kabinetts. Oder sollen die 500 Goya-Zeichnungen des Prado und die Probe- und Erstdrucke der Goya-Druckgrafik eingesargt bleiben? Unwürdig des Prado-Weltrangs bleiben sein Etat für Ankäufe und die Unterbesetzung seines wissenschaftlichen Stabs. Die Restaurierung der Meninas war nur möglich, weil der Restaurator auf sein Honorar verzichtete und eine Engländerin für die Sachkosten in Höhe von 3 Millionen Peseten aufkam. Womit kann die Finanzierung der dringend notwendigen Restaurierung des Velázquez-Spätwerks Die Spinnerinnen realisiert werden? Müssen die schwarzen Bilder Goyas noch länger auf eine Rettungsaktion warten? Ihre Gefährdung ist evident. An SOS-Rufen fehlt es nicht. Der Prado ist ein außergewöhnliches, aber kein perfektes Museum. Es schadet nicht, seine Mängel und Probleme zu kennen. Wer den klassizistischen Museumspalast, das Hauptwerk des Madrider Architekten Villanueva und das schönste Gebäude der spanischen Hauptstadt zum ersten Mal betritt, wird sie kaum wahrnehmen. Der Prado verdankt seine Sonderstellung der Sammlerfreude zweier Königshäuser, der spanischen Habsburger und der spanischen Bourbonen. Der erste Habsburger, Karl V., hatte ein unmittelbares Verhältnis zur Kunst seiner Zeit. Er rief Tizian und Lukas Cranach zu sich. Er gab Tizian Aufträge, ließ sich und seine Frau Isabella von Portugal von ihm malen und erhob ihn in den Adelsstand. Zu gerne hätte er den Venezianer während seines Tunisfeldzugs um sich gehabt. Diesen Wunsch erfüllte Tizian nicht, aber er kam nach Augsburg, um dort seinen Mäzen in der Apotheose nach der Schlacht von Mühlberg zu porträtieren. Es ist das großartigste männliche Bildnis des Prado. Allein dieses Bild ist eine Reise nach Madrid wert. Mit seinen Bildern vererbte Karl V. die Kunstliebe dem Sohn, Philipp II. Bestärkt wurde er in seinem Sammeleifer durch die ihm zugefallene Sammlung seiner Tante, Maria von Ungarn. Sie hatte ihm allein 20 Tizian-Gemälde, einen Van Eyck und Rochia van der Weydens Kreuzabnahme hinterlassen, die zu einem zweiten Gipfelpunkt der Prado-Sammlung wurde. Es entbehrt nicht der Faszination, dass der im Wesen und Wirken so problematische König sich mit Gemälden des sinnenfrohen Tizian und des nordischen Spökenkikers Hieronymus Bosch zugleich umgab, ja, in seinen Privatgemächern buchstäblich mit ihnen lebte. Als der Bauherr des Escorials starb, hatte er 725 Gemälde zusammengebracht. Philipp II. Wurde von Philipp IV. Im Sammeleifer und Sammlerglück übertroffen. Als Mensch schwach und als Staatsmann unfähig, feierte er als Kunstfreund Erfolg über Erfolg. Er war seinem Hofmaler Velázquez ein lebenslanger Freund. Er schickte ihn zweimal nach Italien, um Gemälde von Veronese und Tintoretto sowie Plastiken der Antike und der Renaissance aufzukaufen. Als die Hinterlassenschaft des 1649 hingerichteten englischen Königs Karls I. auf den Markt kam, erwarb Philipp IV. Über seinen Londoner Botschafter Werke von Mantegna, Raphael, Tizian, Veronese, Tintoretto, Correggio, nicht zu vergessen das Dürer-Selbstbildnis von 1498. Philipp IV. Kaufte auch aus dem Rubens-Nachlass das Beste weg. Als Kunstliebhaber ein wahrer Glückspilz fiel ihm eine Reihe unbezahlbarer Geschenke in den Schoß. So schickte ihm Königin Christina von Schweden die Dürer-Bildtafeln Adam und Eva. Obwohl sein Nachfolger, der dekadente Karl II., mehr Kunstwerke verlor, als er erwarb, summierten die Inventare der königlichen Schlösser nach dessen Tod im Jahre 1700 5.539 Gemälde. Schon aus Prestigegründen wollten die Bourbonen im Pflegen der Künste den Habsburgern nicht nachstehen. Ihr erster Vertreter, Philipp V. und seine Gemahlin Isabella Farnese, kauften, jeder für sich und um die Wette, Gemälde und Skulpturen. Sie brachten in die Sammlung mit Werken von Poussin, Claude Lorrain, Watteau und durch direkte Aufträge an die zeitgenössischen Maler Wass, Ranc und Van Loo einen französischen Akzent. Auch mit dem Erwerb der Sammlung des italienischen Malers Maratta gelang ihnen ein glücklicher Fischzug. Isabella Farnese entdeckte für sich die Kunst Murillos. Mit dem Ankauf von 30 Murillo-Gemälden begründete sich die Verherrlichung des Andalusiers, dessen Stern während des 18. und 19. Jahrhunderts den Ruhm aller spanischen Maler überstrahlte. Die Erfolge der beiden miteinander Wettstreitenden wurden je durch eine Brandkatastrophe unterbrochen. Zu Weihnachten des Jahres 1734 brannte der Madrider Alcázar ab. Dabei gingen 537 Gemälde total verloren, darunter Werke von Tizian und Velázquez. Viele Bilder wurden angesenkt. Zahlreiche andere mussten zu ihrer Rettung aus den Rahmen geschnitten werden. Insgesamt hatten die königlichen Sammlungen zwischen 1604 und 1748 nicht weniger als 7 Schadenfeuer zu überstehen. Als 1604 das Prado-Schloss in Flammen aufging, wurden unter anderem 11 Gemälde von Tizian und gegen 50 Porträts zu Asche. Die Brandkatastrophe von 1734 aber war kaum zu verwinden und doch wuchs neues Leben aus den Ruinen. An die Stelle des Alcázar wurde das spätbarocke königliche Schloss errichtet. Zu seiner Ausschmückung berief der tüchtigste der spanischen Bourbonenkönige, Karl III., den Großmeister des Spätbarock, Giambattista Tiepolo, und den Paladin der klassizistischen Malerei, Anton Raphael Mengs, nach Madrid. Der im Grunde wenig musische, doch effiziente Monarch kaufte mehrere Sammlungen auf, brachte 1769 das erste und bis jetzt letzte Rembrandt-Werk, Artemisia, nach Madrid und hinterließ bei seinem Tode 1788 ein Inventar mit 4717 Gemälden. Es überrascht, dass sein charakterschwacher Nachfolger, Karl IV., den königlichen Kunstbesitz ebenfalls mit gewichtigen Bildern, darunter den Kardinal von Raphael, zu bereichern vermochte. Ihm ist auch die Förderung Goyas anzurechnen, den er 1789 zum Hofmaler ernannte. Gemeinsam war den habsburgischen und bourbonischen Herrschern, dass sie überwiegend Kunst ihrer Zeit, Werke lebender Künstler, kauften. Sie sammelten nicht retrospektiv. Der Prado enthält darum fast keine Gemälde des 12. bis 14. Jahrhunderts. Seine Bilder des italienischen Quattrocento von Gaddi, Melozzo, Botticelli und Antonello da Messina sind Geschenke oder Erwerbungen jüngster Vergangenheit. Spaniens Könige kümmerten sich wenig um die kunsthistorisch-wissenschaftliche Aufarbeitung ihrer Kunstanschaffungen. Die hatten ihrem persönlichen Geschmack zu entsprechen, ihrem Prestige zu dienen und ihre Schlösser zu schmücken. Eine bestimmende Rolle spielte jedoch die Politik. Spannungen oder Feindseligkeiten mit den Nachbarn hatten den Ausschluss von Ankäufen auf ihrem Kunstmarkt zur Folge. Darum sucht man in den königlichen Sammlungen vergebens Werke der Holländer Vermeer, Hals und Terborch oder Beispiele der englischen und portugiesischen Malschule. Das bis zur Entthronung der Königin Isabella II. Im Jahre 1868 königliche Prado-Museum konnte, zum Nationalbesitz erklärt, diese prinzipiellen Lücken nicht auffüllen. Doch verdient hervorgehoben zu werden, dass der Bestand des nunmehr nationalen Prado-Museums bis 1890 sich um 1.933 Objekte vermehrte. Vom heutigen Bestand kommen auf die königlichen Sammlungen nur noch 2/3. Von den 120 Goya-Gemälden, die heute 12 Säle beanspruchen, entstammt nur ein Dutzend der königlichen Ära. Die Basis des Nationalen Instituts ist also breiter geworden. Unter den Nachfolgern Karls IV. Versiegte das Kunstinteresse der Bourbonen. Als fast einziges Verdienst kann seinem Sohn Ferdinand VII. Zugute gehalten werden, dass er am 19. Februar 1819 das Prado-Museum eröffnete. Dies geschah ohne Sang und Klang. Die wenigen bezugsfertigen Räume enthielten bloß 311 Gemälde. Goya war mit 2 Porträts vertreten. Das Museum war im Übrigen nur mit besonderer Erlaubnis an einem Tag der Woche zu besichtigen. Bei Regen und Nebel blieb der Musentempel geschlossen, außerdem in den Wintermonaten. Denn für die Heizung standen einzig 3 Kohlenbecken bereit. An heißen Sommertagen wurde der staubige Steinboden mit Wasser besprengt. Für hochhängende Bilder gab es ein Fernrohr. Barfüßigen und schlecht angezogenen blieb der Zutritt verwehrt. Auf strenge Kleiderordnung wurde bis in die jüngste Zeit geachtet. Besucher ohne Jacke und Besucherinnen in Shorts waren noch vor 10 Jahren undenkbar. Ein wichtiges Datum aus der Frühzeit des Prado bleibt noch zu erwähnen. Der sonst so aufgeklärte König Karl III. Hatte 1788 auf dem Sterbebett alle Aktbilder der königlichen Sammlungen, Meisterwerke von Tizian, Tintoretto, Veronese, Dürer, Rubens, zum Verbrennen verurteilt. Mit knapper Not erreichte der Hofmaler Mengs ihre Begnadigung mit der Bedingung, dass die unanständigen Bilder in der Accademia de San Fernando unter Verschluss gehalten würden. Nur Künstler sollten sie mit besonderer Genehmigung und einzig studienhalber sehen dürfen. Im Jahr 1827 wurde diese Klausur gegen einen Saal im Prado getauscht. Zur allgemeinen Besichtigung wurden die als anstößig verbannten Aktgemälde erst nach dem Tod Ferdinands des Siebten im Jahre 1833 freigegeben. Da die Zahl der Prado-Bilder lawinenartig anwuchs, von 512 im Jahre 1821 auf 3016 im Jahre 1857 und durch Fusion mit dem Museo de la Trinidad im Jahre 1872 auf 4749, ergab sich die Platznot, die bis heute nicht bewältigt ist. Dem Ausbau des Museumskomplexes folgte das Überbauen von Innenhöfen und Anbauten. Die Bilder mussten dennoch berührungsnah nebeneinander und 3- bis 6-fach übereinander hängen. Um in der Bilderflut nicht zu ersticken, wurden in haarsträubender Großzügigkeit Gemälde weggegeben. An Provinzmuseen, Ministerien, Botschaften, Kirchen, Rathäuser, Schulen, selbst an Privatpersonen. Darunter befand sich eines der schönsten Greco-Spätwerke, Verkündigung, das heute in Via Nueva y Geltrú an der Costa Brava eifersüchtig gehütet wird. Seit einigen Jahren versucht die Prado-Direktion, in den Augias-Stall dieser Leihgabenwirtschaft Licht zu bringen. Mit unsicherem Erfolg versucht sie, ihre Besitzerrechte geltend zu machen. Die Geschichte des Prado steckt voller krauser Dinge. Seine Direktoren waren die längste Zeit Hofbeamte oder Maler. Letztere pflegten im Museum ihr Atelier einzurichten, Freunde und Modelle zu empfangen und ihre eigenen Verkaufsausstellungen zu präsentieren. Von einem Generaldirektor der schönen Künste, der im Prado Kraft seines Amtes das große Sagen hatte, wird berichtet, dass er das Museum mit brennender Zigarre betrat. Als ein Wärter ihn auf das Rauchverbot hinwies, erklärte der Qualmer: "Entschuldigen Sie, es ist das erste Mal, dass ich den Prado betrete." Als nach 1960 4-mal hintereinander Kunsthistoriker die Leitung der Galerie übernahmen, schien der Bann nicht professioneller Führung gebrochen. Doch wurde dann 1981 zur allgemeinen Enttäuschung ein Geistlicher und Musikwissenschaftler zum Direktor ernannt. Gegenwärtiger Direktor ist seit 1983 Alfonso Pérez Sánchez, ein Kunsthistoriker mit jahrzehntelanger Museumserfahrung. In großer Not schwebten die Prado-Kostbarkeiten während des Bürgerkrieges von 1936 bis 1939. Sie kamen gleichwohl glimpflich davon. Einzig am 16. November 1936 wurde durch die Explosionswelle einer in unmittelbarer Nähe des Museums berstenden Bombe ein italienisches Alabasterrelief von seiner Wand gerissen. Es zerschellte. Erstaunlicherweise war der Prado erst 6 Wochen nach Bürgerkriegsausbruch geschlossen worden. Am 20. November 1936 wurde Pablo Picasso zum Prado-Direktor ernannt. Der Maler wohnte damals in Paris. Er betrat nie seine Amtsräume, kümmerte sich jedoch angelegentlich um die Evakuierung der wertvollsten Prado-Bilder. Zwischen November 1936 und Juni 1937 wurden 353 Gemälde und Goya-Zeichnungen erst nach Valencia, später in ein Bergwerk der Pyrenäen geschafft. Anfang Februar 1939 wurde die Verlagerung der evakuierten Kunstwerke nach Frankreich eingeleitet. Damals schrieb Spaniens Staatspräsident Manuel Azaña: "Das Prado-Museum ist für Spanien wichtiger als die Republik und die Monarchie zusammengenommen." Die gefahrvolle Odyssee der Prado-Bilder fand nach ihrer von 400.000 Personen besuchten Ausstellung in Genf im Juni bis August 1939 mit ihrer Rückkehr nach Madrid kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs ein unverhofft glückliches Ende. Zwar verursachen Bauarbeiten der Gegenwart ein ständiges Hin und Her der Bilder. Im Großen und Ganzen kann sich der Besucher jedoch an den einzelnen Malschulen, die in sich geschlossen dargeboten werden, orientieren. Im Hochgeschoss eröffnet rechte Hand der Eingangsrotunde die Schule der frühen Flamen, den Reigen. Ihre Kabinette warten mit Meisterwerken auf. Von Rogier van der Weyden, des Meisters Flimmal, von Dirk Boots, Hans Memling, Gérard David. Hauptanziehungspunkt ist der Garten der Lüste des Hieronymus Bosch. Er ist ständig umlagert. Dieser Lobpreis auf die Schöpfung kontrastiert mit dem Ausmalen der Höllenqualen. Boschs Hintersinnigkeit kehrt in der Versuchung des heiligen Antonius und in seinem Heuwagen wieder. Während sich über seinen von ihren Lastern geplagten und von der Hölle bedrohten Menschen noch die segnende Hand des Heilands ausbreitet, ist die Welt Bruegels im Triumph des Todes heillos geworden. Im gleichen Kabinett hängen vier Dürer-Gemälde. Sein Selbstbildnis von 1498 mit der Inschrift »Das malt ich nach meiner Gestalt, ich war 26 Jahre alt«. Die Tafelbilder Adam und Eva mit der Signatur Albertus Dürer Almanus faciebat post virginis partum 1507 und das Porträt eines Unbekannten aus dem Jahre 1524. Zurück zur Eingangshalle gehend empfiehlt es sich nicht, wie es nahe liegt, in die Hauptgalerie zur spanischen Schule des 17. Jahrhunderts einzubiegen, sondern die Saalflucht links davon zu begehen. Sie offeriert mit überwältigender Pracht die italienische Malschule. In repräsentativen Einzelwerken und in umfassenden Serien mit Gemälden von Antonello da Messina, Mantegna, Botticelli, Fra Angelico, Giorgione und mit Gemäldegruppen von Raphael, Tizian, Veronese, Tintoretto, mit unvergesslichen Höhepunkten wie Raphaels Kardinal, Tizians Kaiser Karl V. in der Schlacht von Mühlberg und Tintorettos Fußwaschung. Von den drei Tizian-Sälen sind es wenige Schritte zu El Greco. Dessen im Ausdruck intensive ins Transzendentale Zielen der Malerei war seit Beginn unseres Jahrhunderts die Kaaba der Prado-Pilger. Selten transzendental, aber immer menschlich ist der Urspanier Goya. Leider muss man seine Gemälde im Hochgeschoss am Ende des Hauptsaals und dem Erdgeschoss zusammensuchen. Von den rokokohaft verspielten Anfängen in den Kartons für Gobelins im Erdgeschoss, über die Porträts der Königsfamilie und der Freunde samt dem wie ein Knüller bewunderten Bildpaar nackte Macha und bekleidete Macha im Hochgeschoss bis zu den farbig dunklen und thematisch düsteren schwarzen Bildern des 75-Jährigen im Erdgeschoss kann das gesamte Lebenswerk des Aragonesen studiert werden. Nicht weniger menschlich berührt die Kunst des Diego Velázquez. Der Andalusier ist feiner, nobler, diskreter als Goya. Er lehrt Ritterlichkeit und Toleranz in seinem Meisterstück Die Übergabe von Breda. Er offenbart tiefes Mitgefühl mit menschlicher Not in seinen Hofnarren. Denn er malte nicht Narren, sondern Menschen, Mitmenschen. Höhepunkt im Schaffen dieses Malers für Maler wurde das Gruppenbild der Meninas, das sich so verschwiegen darbietet, doch so viel über den Maler selbst und die Hofgesellschaft aussagt, über Geheimnisse der Komposition und Meisterschaft der Farbgebung. Noch harren des Besuchers im Erdgeschoss Rubens und die Flamen des 17. Jahrhunderts. Rubens hat gegen eine schlechte Presse anzukämpfen. Er behauptet sich dank seiner Sinnenkraft, die von Intelligenz begleitet wurde, und seiner unerschöpflichen, bildhaften Erfindungsgabe, die selbst abstrakte Gedanken in ein Gewand zu kleiden vermochte. Seinen Rang bestätigen die Schüler, die ihn auch im Prado umgeben. Van Dyck, Jordaens, Sneders. So wird der Besucher, der in den Madrider Alltag zurückkehrt, dem Hemingway-Wort zustimmen. Es würde sich lohnen, des Prado wegen jedes Jahr einen Monat in Madrid zu verbringen. Auf NDR 3 hörten Sie eine Sendung über den Prado in Madrid. Ein aufregendes Museum. Das Manuskript schrieb Anton Dieterich, die Sprecher waren Dennis Törtsch und Peter Weiß.